2. Radiowissen. Oben auf der mächtigen Mauer, hoch über dem vom Grün überwachsenen Burggraben, sammelt sich eine Besuchergruppe zu einer Führung. Da möchte ich Sie herzlich willkommen heißen hier auf unserer Burg Querfurt. Die Burg Querfurt zählt zur größten, ältesten und besterhaltenen Burgen in Mitteldeutschland. Sie hat eine über 1200-jährige Geschichte. Die Burg am Rand des Städtchens Querfurt ist eine besonders eindrucksvolle Anlage, auch im burgenreichen Sachsen-Anhalt. Wer sich ihr nähert, blickt auf halbrunde Bastionen, steinerne Brücken und schwer befestigte Tore. Drinnen öffnet sich eine weite Rasenfläche. Darum herum graues Mauerwerk und rote Ziegeldächer. Wohnbauten, Kirche und Kornspeicher, bewacht von drei hochaufragenden Türmen. Beinahe könnte Querfurt eine Idealburg sein, wie sie der Gralsritter Parzival in Wolfram von Eschenbachs mittelalterlichem Epos erblickt. Die Burg war nicht gerade schlecht geschützt. Nur auf Flügeln, windgetragen, ließe sie sich erstürmen. Viele Türme, manchen Palas sah er, staunenswert befestigt. Griffen alle Heere diese Burg an, 30 Jahre lang. Es würde sie nicht die Bohne kümmern. Andere Burgen sind heute fast schon ein Teil der Natur. Im dichten Wald versteckt, von Efeu überwuchert, regen eingestürzte Türme und zerfallene Paläste umso mehr die Fantasie an. Wozu die Anlagen im Mittelalter tatsächlich gebaut und warum sie mit Türmen, Zinnen und Verließen ausgestattet wurden, dazu können Wissenschaftler jetzt überraschende Neuigkeiten berichten. Im 10. Jahrhundert war die erste Erwähnung, dass die Edlen von Querfurt hier auf der Burg gelebt haben. Die Edelherren mussten sich hier nie gegen Angreifer verteidigen. Ihre Burg wurde nie beschädigt oder gar zerstört, aber immer wieder umgebaut. Die Geheimnisse ihrer Baugeschichte kennt niemand besser als Reinhard Schmidt. Er hat die Burg für die Denkmalpflegebehörden der DDR gründlich erforscht und weiß, die Reste der ältesten Gebäude liegen im Keller unter dem ehemaligen Palast. Das ist ein Torhaus aus dem mittleren 11. Jahrhundert, das wahrscheinlich mindestens im deutschsprachigen Raum älteste erhalten gebliebene Torhaus aus dieser frühen Zeit. Doch der Torbogen mit den frühromanischen Pfeilern ist im Halbdunkel nur schlecht zu erkennen. Und wieso findet man die Einfahrt, durch die im frühen Mittelalter Reiter trabten und Fuhrwerke rollten, heute tief im Boden? Weil sich auf freien Flächen im Lauf der Zeit immer mehr Erde ansammelt, erläutert Schmidt. Daher liegt der Burghof jetzt etwa 2 Meter höher als in der ersten Bauphase vor rund 1000 Jahren. Durch dunkle Kellerräume führt der Denkmalpfleger zu den Resten der ersten Wohnbauten. Ein Saal ist unterirdisch erhalten geblieben. In der Mitte stützt eine mächtige Arkade aus roten Sandsteinbögen die niedrige Decke. Unwillkürlich meint man, bärtige Männer an langen Tischen sitzen zu sehen, die sich mit gewaltigen Pokalen zuprosten. Schmidt aber weist nüchtern auf eine romanische Tür hin, die hoch oben an der Wand klebt. Was hier wann entstand, weiß nur der Fachmann. Denn die Edelherren von Querfurt haben das Gebäude mehrfach umgestaltet und eines Tages zu einem repräsentativen Palast aufgestockt, aus dem in der Neuzeit schließlich der Kornspeicher wurde, den heutige Besucher sehen. Steht man blinzelnd wieder draußen im Tageslicht, fällt der Blick gegenüber auf den dicken Heinrich, einen gewaltigen, runden Turm aus glatt behauenen Quadersteinen. Aus dem schmalen, in unerreichbarer Höhe gelegenen Eingang hängt ein mehrfach geflochtenes Seil herab, wie der Zopf der Rapunzel im Märchen. Ein schönes Symbol dafür, dass der Turm normalen Menschen nicht zugänglich ist. Das ist der Bergfried. Aber er hatte nicht die Funktion, die Bergfrieden seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zugeschrieben wurde, nämlich der letzte Zufluchtsort, das Refugium für die Burgherrenfamilie zu sein. Denn das wäre nicht sinnvoll gewesen. Wenn Angreifer die Burg schon erobert hatten, wurde der Turm zur Falle. Die Feinde brauchten ja nur davor zu warten, bis der Hunger die letzten Überlebenden heraustrieb. Burgenforscher sind sich heute einig. Der weithin sichtbare, für viel Geld aufgetürmte Bergfried diente vor allem als Symbol. Wie ein mahnender Zeigefinger erinnerte er die Untertanen immer daran, wer ihr Herr war. Und den adeligen Nachbarn signalisierte er: Seht her, das kann ich mir leisten. Ich als Edelherr von Querfurt. Wissenschaftler haben schon vor Jahrzehnten viele Klischees über Burgen widerlegt. Doch ihre Erkenntnisse haben sich nicht herumgesprochen. Weit verbreitet ist noch immer die romantisierende Sicht des 19. Jahrhunderts, dass Burgen trutzige Wehrbauten seien, in denen stolze Ritter wohnten, geschützt vor ihren Feinden. Heute halten Forscher aber die symbolische Funktion der Burgarchitektur für ebenso wichtig. Darum wurden die Anlagen ab dem 11. Jahrhundert auch oft aus dem Flachland auf Bergkuppen verlegt. Dort waren sie besser zu verteidigen, aber eben auch weithin sichtbar. Eindeutiges Zeichen, wer die Region beherrschte. Reinhard Schmidt weist auf ein anderes Beispiel hin. Auf die Mauern des stark befestigten Querfurter Westtors wurden im 19. Jahrhundert noch Zinnen aufgesetzt, weil man glaubte, dass sie für die Verteidigung unverzichtbar gewesen seien. Burgmauern und Tore ohne Zinnen waren damals unvorstellbar. Aber die moderne Forschung sieht in Zinnen selbstverständlich ein Wehrelement, aber es stand nicht hinter jeder Zinne ein Soldat, sondern die Zinne ist gleichermaßen wie eine große Ansammlung von Schießscharten oder eben auch dem Bergfrieden ein Element der Repräsentation und der Wichtigtuerei. Darum finden sich Zinnen eben nicht nur auf Befestigungen, sondern auch auf Wohnbauten. Manche Wissenschaftler meinen, da Zinnen allein dem Adel vorbehalten waren, sei es sogar vorgekommen, dass sie entfernt werden mussten, wenn herauskam, dass der Erbauer nicht von adeligem Stand war. Zum Schluss führt Schmidt zum sogenannten Pariser Turm quer über den Burghof. Die meisten Gebäude zeigen hier das Grau der Mauersteine oder den schlichten beigefarbenen Putz. Doch im Mittelalter waren die repräsentativen Bauten auf den Burgen wohl meist in leuchtenden Farben bemalt. Ähnlich wie Säulen und Wände in romanischen Kirchen. Den Pariser Turm, dessen Name nichts mit der Stadt Paris zu tun hat, sondern auf den Irrtum eines Chronisten zurückgeht, können Besucher besteigen. Die hölzernen Treppen führen zuerst in einen Wohnraum mit einem großen Loch im Fußboden. Das ist sozusagen das, wenn man so will, wohnlichere Geschoss des Pariser Turms mit den Fenstern, die groß sind. Ja, Wandnischen, wo man das Nötige ablegen konnte, wenn eine Maus nicht hinspringen sollte. Ja, hier ist die Öffnung zum Verlies. Können Sie reinschauen. Ist aber im Grunde nur ein kleiner gemauerter Schacht. 15 Meter geht der schmale Schacht in die Tiefe. Manche Burgenforscher bezweifeln, dass wirklich Menschen in solche engen Verliese ohne Licht und Luft hinuntergelassen wurden. Gefangene sollten ja meist ein Lösegeld einbringen. Also mussten sie bei guter Gesundheit sein, wenn man sie austauschte. Demnach hätten die Verliese eher als Lagerräume gedient. Reinhard Schmidt hingegen ist überzeugt, dass die Schächte als Gefängnisse gedacht waren. Von hier oben aus hat man einen schönen Überblick über das Areal, was eigentlich den Edelherren von Querfurt gehörte. Und das waren 4 Dörfer. Mehr nicht. Aus dem obersten Geschoss des Pariser Turms bietet sich ein schöner Ausblick auf das Umland. Bis hinüber zu dem Bergsporn, auf dem im frühen Mittelalter gleich die nächste Burg stand. Von der Kuckenburg sind allerdings nur noch Reste im Boden erhalten. Beide Anlagen werden im Hersfelder Zehntverzeichnis aus dem 9. Jahrhundert genannt, einer Liste der Burgen, die dem mächtigen Kloster in Hersfeld im heutigen Hessen unterstanden. Sie bildeten ein erstaunlich dichtes Netzwerk. Wozu solche Netzwerke dienten, ist in den letzten Jahren eine wichtige Frage der Burgenforschung geworden, berichtet der Archäologe Peter Ettel, Professor an der Universität Jena. Im Hersfelder Zehntverzeichnis wird sehr schön berichtet, dass wir hier 18 Burgen hatten. Hier wurde eben sozusagen der Kirchenzehnt erhoben aus den umliegenden Dörfern und Siedlungen. Und da wird eigentlich schlaglichtartig klar, welche Rolle administrativer Art die Burgen hier gespielt haben. Das heißt, dieses ganze Gebiet westlich der Saale ist hier eigentlich kontrolliert gewesen, fortifikatorisch, aber eben auch administrativ geregelt gewesen. Wir haben hier eine festgeordnete Landschaft und die Burgen haben hier die entsprechenden Mittelpunkte gebildet. Archäologen haben inzwischen zahllose Standorte von Burgen identifiziert, von denen oberirdisch keine Reste der Mauern oder Türme mehr sichtbar waren. Bei der Prospektion können sie an charakteristischen Spuren im Gelände erkennen, wo Gebäudereste im Boden ruhen, über denen sich bereits meterdick die Erde angesammelt hat. Eine Ausgrabung folgt der Kosten wegen nur selten. Resultat der Forschungen, so Ettel: In Deutschland sind viel mehr Burgen gebaut worden, als man bisher dachte. Das Recht zum Burgenbau war anfangs zwar dem König vorbehalten, doch ab dem 9. und vor allem dem 10. Jahrhundert begannen Adelige selbstständig damit. Wir haben es im 10. Jahrhundert zu tun mit der unwahrscheinlichen Modernisierung der Burgen. Mit Steinmauern, Türmen davor, das heißt die Mauern wurden geschützt, mehrere Gräben davor und letztendlich kommt dann auch bereits auf im 10. Jahrhundert die Adligen, die jetzt natürlich ein gewisses repräsentatives Bedürfnis haben. Die Burg spielt jetzt als Wohnbau der Adligen jetzt auch eine wichtige Rolle. Erstmals entwickelten die Adeligen ein Verständnis für den Raum. Sie fingen an, durch ein System von Burgen ein Territorium zu strukturieren, das ihrem Geschlecht dann später oft den Namen gab. So nannten sich die Grafen von Scheiern nach ihrer Stammburg im heutigen Bayerisch-Schwaben Wittelsbacher und die Hohenzollern bekamen ihren Namen nach ihrem Sitz am Rand der Schwäbischen Alb. Die Verteilung der Wehranlagen in der Landschaft ist zentrales Arbeitsthema des Promotionsverbundes Burg und Adel an der Universität Tübingen, dem wohl einzigen interdisziplinären Burgenforschungsprojekt an einer deutschen Hochschule. Was uns wirklich interessiert, ist der Versuch, so eine Burgenlandschaft zusammenhängend zu verstehen und damit eben auch von allen Disziplinen her die Kontexte herzustellen und dass man am Ende sagen kann, wie entwickelt sich im Hochmittelalter so eine Landschaft, wie entwickeln sich Herrschaftsstrukturen, wo sind die Zentren, von wo aus wird es beherrscht, in welcher Form wird es beherrscht, gibt es auch wirtschaftliche Strukturen, die man überhaupt erst in dieser Kooperation erkennen kann. Professor Sigrid Hirbodian leitet den Promotionsverbund, in dem Historiker, Literaturwissenschaftler und Archäologen zusammenarbeiten. Die Untersuchung von Burgennetzwerken liefert ihnen neue Hinweise auf die ungeklärte frühe Entwicklung des Adels und gibt zugleich Auskunft über selten untersuchte Funktionen der Burgen selbst. Sie dienten nicht nur als Wohnsitze, sondern auch als Verwaltungszentren, zur Kontrolle von Wirtschaftsstandorten oder zur Überwachung von Handelswegen. Um die Standorte untergegangener Burgen zu identifizieren, nutzen die Tübinger Archäologen eine neue physikalische Technik. LIDAR-Aufnahmen entstehen, wenn der Erdboden von einem Flugzeug aus mit Laserstrahlen abgetastet wird. Die Reflexion der Strahlen ergibt eine hochpräzise Karte des Geländes. Sogar nur wenige Zentimeter hohe Unebenheiten werden aufgezeichnet. Fachleute können daran regelmäßige, möglicherweise von Menschen geschaffene Strukturen identifizieren. Ähnlich wie in der herkömmlichen Luftbildprospektion. Clou bei LIDAR, so der Tübinger Professor Jörn Stecker, wo die Sicht auf den Boden eingeschränkt ist, durch Wälder etwa, kann man die Bäume am Computer einfach aus dem Bild herausrechnen. Und das ist natürlich, sag mal, für uns eine ganz andere Geschichte, weil wir plötzlich natürlich bewaldete Areale, die bislang natürlich für uns, kann man sagen, nichts anderes gewesen sind als riesige schwarze Löcher, auf denen wir nichts haben erkennen können von oben. Diese Wälder sind natürlich jetzt plötzlich, zeigen eben Hohlwege, sie zeigen Kohlenmeiler oder so, sodass sie sehen können, aha, hier ist irgendwo auch Eisen produziert worden. Ja, also sie können vielleicht sogar Stollen für Bergwerke erkennen und so weiter. Also eine ganze Reihe von Fischteichen, auch zum Beispiel um Klöster rum und so weiter, erkennt man auf diesen Scans, die sie eigentlich sonst kaum noch erkennen können. Ja, also das ist Wahnsinn. Es gibt uns natürlich eine Ebene, hineinzutauchen in die Geschichte, natürlich nicht mit diesem jetzt Label zu sagen, das ist 1152 oder 53, das können wir nicht. Aber wir können erstmal überhaupt sagen, da ist was. Bei der Datierung stößt das Verfahren an seine Grenzen. LIDAR-Scans zeigen nicht, wann Meilerplätze, Stollen oder Fischteiche angelegt wurden. Wer sie datieren will, muss sie ausgraben. Aber die neue kulturgeografische Analyse liefert eine Übersicht über große Flächen, sodass Wissenschaftler Wirtschaftszentren, Wegenetze oder Sichtachsen in Beziehung zu den Burgen einer Region setzen können. Sind vielversprechende Stellen identifiziert, steckt der Historiker Christian Kübler die LIDAR-Scans in seinen Rucksack und zieht die Wanderstiefel an. Kübler, ebenfalls Mitarbeiter im Tübinger Forschungsteam, schreibt seine Doktorarbeit über die zahllosen Burgen am Albtrauf, den steilen Nordwesthang, an dem die Schwäbische Alb ins Neckartal abfällt. Für ihn ist der runde Berg ein spannender Fall. Ein dicht bewaldeter Kegel am Rand der Albhochfläche bei Bad Urach. Kübler will dort Details der Aufnahmen prüfen und die Funktion der verfallenen Befestigungsanlage auf dem Gipfel klären. Sehen Sie jetzt mal, wie wunderschön das ist. Also wenn das mal kein Ausblick ist. Und jetzt hier runder Berg, direkt vor uns. Sie sehen, dass das hier so eine leichte Senke macht, ein ganz schmaler Grat. Wir laufen ja gleich noch rüber. Also eine optimale Position zu verteidigen. Der einzige Zugangspunkt ist hier über die Albfläche, wo wir jetzt ja auch gelaufen sind. Und die ist einfach über diesen schmalen Grat auch so gut abgesichert. Dann haut man da einfach 2-3 Gräben rein und dann ist das Ding eigentlich optimal geschützt. Ein toller Ausblick. Die Burgreste auf dem runden Berg sind zwischen den Bäumen zwar nicht zu erkennen, aber gleich dahinter, auf dem nächsten Kegel, ragen aus dem rot und gelb verfärbten Laub die übereinander gestaffelten Mauern und Türme einer zweiten Burg auf. Das ist der Hohen Urach. Und auf einem weiteren Gipfel, Richtung Norden, zeichnen sich im Schönwetterdunst schon die bläulichen Umrisse der nächsten Befestigung ab. Das ist der Hohen Neufen. Ein dichtes Netz von Burgen lag am Rand der Albhochfläche. Aber warum? Kontrollierten sie vielleicht Bergwerke oder sicherten sie eine Grenze? Die Chronisten aus dem Mittelalter berichten so gut wie nie über solche praktischen Fragen. Um der Sache auf den Grund zu gehen, zieht der Historiker den Ausdruck eines LIDAR-Scans hervor, der den runden Berg von oben zeigt, ohne Bäume. Es ist eigentlich für ein ungeübtes Auge erst einmal gar nicht so viel. Man muss schon sehr genau hingucken. Also Sie sehen hier 1, 2, 3 und 4 wird hier beschriftet mit Abschnittsbefestigungen am Grat zur Albhochfläche. Sehen Sie was? Das sind einfach, genau, Vertiefungen. Dunkler ist Vertiefung und heller ist Erhöhung sozusagen. Also Sie sehen dann auch hier Nummer 7 und Nummer 8. Erkennt man jetzt eigentlich mit dem bloßen Auge gar nicht so richtig, wenn man es hier sieht. Aber das sind Terrassen am Hang, die auch besiedelt waren im Frühmittelalter. Während die Nummern 1 bis 4 Gräben bezeichnen, die den Zugang über den Grat sperrten. Doch sicher sein kann man erst, betont der Wissenschaftler, wenn man den Scan mit den Spuren im Gelände vergleicht. Also Rucksack auf und hinüber zum runden Berg. Sie sehen, daneben ist noch die Aufschüttung. Also Sie haben hier Graben, also das typische Wallgrabensystem. So, und da kommen Sie jetzt erstmal vorbei. Das Burggelände oben auf dem Gipfel ist verwildert. Im hohen, vertrockneten Gras wachsen Birken, die roten Beeren der Ebereschen leuchten in der Sonne, Kiefern stehen um den Rand des Plateaus. Ausgrabungen haben schon vor Jahren gezeigt, dass der Platz sehr lange besiedelt war. Ihre große Zeit erlebte die Burg im 9. und 10. Jahrhundert. Da wird hier die Anlage wieder neu aufgebaut und diesmal wird sie aus Stein aufgebaut. Hier entsteht auf einmal eine relativ große Anlage mit einer Steinbefestigung, mit höchstwahrscheinlich Türmen und auch mit Steingebäuden innerhalb des Rings. Und da wiederum ist besonders, dass man Kachelöfen gefunden hat, also im 9. Jahrhundert, das ist extrem früh. Also zu dieser Zeit findet man sowas eigentlich eher auf Pfalzen, großen Klöstern. Noch sehr viel interessanter, wir haben Scherben von Glasfenstern. Und das ist ja auch schon mal ganz toll. Also das ist eine Ausstattung, wie gesagt, zu dieser Zeit ist das nur bekannt aus wirklich großen Reichsanlagen. Wo sich jetzt Eidechsen auf den Mauerresten sonnen, muss vor rund 1000 Jahren ein reicher, mächtiger Herr residiert haben. In der Burg lag eine Reitertruppe. Das Hämmern der Schmiede hallte zwischen den Mauern wieder. Händler entluden Waren aus fernen Regionen. Und in einer großen Halle trafen die Edlen zu Empfängen zusammen. Der runde Berg war offenbar Mittelpunkt der Region. Ein Zentralort, wie die Wissenschaftler sagen, und ist heute ein Rätsel. Niemand weiß, wer hier residierte. Keine Chronik berichtet von den Empfängen und Festen. Und Christian Kübler hat auch vergeblich nach den Quellen des Wohlstands gesucht. In der Nähe wurde einst Eisenerz abgebaut. Doch da war der runde Berg nicht besiedelt. Ein Handelsweg führte durch das Tal. Da war die Burg schon untergegangen. Der Historiker findet auch vor Ort keine neuen Hinweise. Kopfschüttelnd setzt er seinen Rucksack wieder auf und macht sich auf den Rückweg. Die Forscher haben viele neue Einsichten gewonnen. Eine zinnenbekrönte Burg mag als trutzige Wehranlage gedient haben, doch die Besitzer zeigten damit zugleich, für wie wichtig sie sich hielten. Oder die Besatzung sorgte dafür, dass in nahegelegenen Bergwerken ordentlich geschuftet wurde und jeder vorbeiziehende Krämer seinen Wegzoll bezahlte. Nicht Rittertum und Minnesang, sondern Protzerei und Wirtschaftsinteressen bestimmten den Burgenbau. Doch ein Rest von Romantik bleibt. Auch wenn Leaderscans heute die Bäume wegzaubern und Ausgräber mit dem Spaten den Boden aufbrechen, manchmal bewahren eingestürzte Tore und im Dornengestrüpp versunkene Mauern ihr Geheimnis. Burgen in neuem Licht. Mehr Protz als Trotz. Von Matthias Hennies. Es sprachen Christian Baumann und Heinz Peter. Ton und Technik Roland Böhm. Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.